Am 6. März fand auf dem Platz Heian in der Stadt Wonsan die Massenkundgebung des Bezirkes Gangwon dafür statt, durch den Generalangriff des ganzen Volkes den Kongress der Malema Schrittmacher zum Kongress der Sieger zu machen. Auf der Tribüne erschienen Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZKTA-PDAK, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Vorsitzender des Kabinetts der TVRK, Kim Gi-nam, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZKTA-PDAK und Mitglied des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, Rodu Zoll, Mitglied des Politbüros des ZKTA-PDAK, stellvertretender Vorsitzender des Kabinetts der TVRK und Vorsitzender des staatlichen Plankomitees, Funktionäre der Partei, Marktorgane, Massenorganisationen, Institutionen, Werke, Betriebe, genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe und Hochschulen sowie Aktivisten im Bezirk. Auf der Kundgebung verwies der Referent darauf, dass das ZK der Partei der Arbeit Koreas die Einberufung des Kongresses der Malema Schrittmacher in Pyongyang am Ende des Jahres beschlossen und es vor aller Welt erklärt habe. Der Kongress werde wie das Landestreffen der Schrittmacher der Bewegung für zur Lima Brigade vor einem halben Jahrhundert als eine Konferenz, die den Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates beschleunige und die Malima Zeit antreibe, in die Geschichte des Vaterlandes eingehen, betonte er. Der Referent schlug vor, im Namen der Schöpfer des Geistes des Bezirkes Gangwon einen Appell an die Werktätigen im ganzen Land anzunehmen. Die Redner begrüßten einstimmig den Vorschlag dazu, an die Werktätigen des ganzen Landes dazu zu appellieren, in gehobener Stimmung der selbstständigen Entwicklung mit eigener Kraft zum Kongress der Malema Schrittmacher energisch voranzuschreiten. Im Appell hieß es, der Kampf um die Schaffung des Malema-Tempos sei ein Kampf für die Erfüllung des patriotischen Wunsches von Kim Jong-il nach dem Aufbau eines starken Landes und die Durchsetzung seiner Hinweise. Die Malema Schrittmacher seien die avantgardistischen Kämpfer für die todesmutige Verteidigung des Staatsführers. Alle sollten unter der Führung des verehrten Marschalls Kim Jong-un, des großen Schöpfers und Wegweisers der Malema-Zeit, in allen Bereichen ununterbrochen erstaunliche Heldenmythen und Monumente mit der selbstständigen Entwicklung schaffen. Anschließend gab es Massendemonstrationen.